Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Heute ist es ein ganz besonderes Video, denn es geht um nichts anderes als die Entlarvung von Greta Thunberg. Das Ganze ist ja ein Medienphänomen, welches ich wirklich schon sehr lange verfolge. Heißt also, was da in Medien über sie kommt, was sie so sagt, und ich sammle Material, ich recherchiere. Und jetzt ist endlich der Tag gekommen, wo ich wirklich sagen kann, man kann ein Video erstellen, was sie und die Hintermänner von ihr komplett entlarvt. Dieses Video ist gegliedert zum einen über die Person Greta Thunberg, dann über die wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stehen, und dann noch um die politische gefährliche Ideologie, die dahinter steht. Es ist also ein sehr wichtiges Video, welches ihr bitte teilen könnt. Los geht's! Stellen wir uns also erstmal die Frage, wer ist eigentlich diese Person Greta Thunberg und was machen die Medien aus ihr? Nun, sie ist erstmal eine junge Frau, die sich gegen den Klimawandel engagiert. So weit, so schön. Vor allem durch Schulstreiks und auch durch Schuleschwänzen ist sie in dieser Hinsicht sehr bekannt geworden und die Fridays for Future Bewegung konnte ja nur durch sie so richtig entstehen, heißt also, sie ist der zentrale Anlaufpunkt dafür. Und es ist eigentlich sehr interessant, weil eine Person wie Greta Thunberg wird ja von den deutschen Medien, aber auch international extrem gefeiert. Sie wird sozusagen als Heilsbringerin gesehen, als jemand, dem man wirklich alles zu Füßen legen sollte. Die Beweise dafür habe ich schon beim ersten Video über Greta Thunberg eben erbracht, dass sie mit diversen Preisen überhäuft wurde und jetzt soll sie auch den Friedensnobelpreis erhalten. Heißt also im Klartext, ihr wird wirklich alles zu Füßen gelegt und die Medien lieben sie. Aber ist es dann berechtigt, beziehungsweise hat sie wirklich diese extreme politische Relevanz oder hat sie überhaupt diese Relevanz, um die ganze Welt zu verändern? Weil nichts anderes ist ja ihr erklärtes Ziel. Wenn wir uns das mal anschauen, konkrete Forderungen kommen von ihr nicht wirklich. Es bleibt immer nur so ein bisschen Herumgerede, man muss irgendwas gegen den Klimawandel tun, man soll bestehende Forderungen umsetzen und da fällt schon mal das Erste auf. Es ist ein extremes Schwarz-Weiß-Denken, was wohl möglich eben auch durch ihre Behinderung und ihr einseitiges Denken hervorgerufen werden kann. Dass es eben so ist, dass sie die Welt in Schwarz und Weiß sieht, ohne eben zu differenzieren. Heißt also, es ist ja schon so, dass die Mehrheit der Menschen den Planeten schützen möchte, dass viele für Klimaschutz sind, das ist ja alles so, das ist auch gut so, aber es geht eben immer nur genauso, wie sie es sagt. Also man kann keine pragmatischen Sachen diskutieren, wie zum Beispiel Aufforstung oder Emissionshandel, sondern es geht eben immer strikt nach denselben Forderungen, also mehr Steuern, mehr Belastung für die Bürger. Und das wird bei Greta eben sehr deutlich. Zum Beispiel gibt es ja Berichte darüber, als sie vom Klimawandel erfahren hat, hat sie aufgehört zu essen. Also das hat sie psychisch so mitgenommen, dass sie einfach nichts mehr gegessen hat. Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wie geht denn das, dass sich jetzt die komplette Weltpolitik von so einer jungen Dame da herumkommandieren lässt und es auch alles unkritisch hinnimmt, was sie so fordert und eben sie zum Zentrum der Debatte macht. Heißt also, sie steht im Mittelpunkt und große Weltpolitik Politiker richten sich nach ihr. Wie krank ist das denn eigentlich? Aber kommen wir zu den wirtschaftlichen Hintermännern. Das wurde ja wirklich ewig bestritten, dass da jemand dahinter stecken könnte. Das wurde abgetan als Verschwörung oder als böse Gedanken. Und medial wurde lange Zeit so getan, als wäre Greta wirklich ein einfaches Mädel, was das einfach so macht von sich aus, wo niemand dahinter steht. Aber inzwischen gibt es gesicherte Erkenntnisse. Fangen wir an beim schwedischen Unternehmer Rentzhok, der mit Thunberg warb. Da gab es ja was Interessantes. Im Nachhinein haben sich die Thunbergs davon distanziert. Aber fest steht eben, dass er mit ihr geworben hat. Und da müssen wir uns mal anschauen, wer ist denn dieser Ingmar Rentzhok? Das ist ein schwedischer, erfolgreicher Unternehmer. Er ist auch sehr bekannt in seinem Land. Und er hat eben im Sinne, mit Greta Thunberg wirtschaftlichen Profit zu schlagen. Konkret geht es um die Aktiengesellschaft We Don't Have Time. Er möchte sozusagen eine grüne Massenplattform errichten. Er möchte das Ganze so groß machen mit dieser Imagefigur Greta, dass er eben sehr viel Geld damit verdienen kann. Das ist nicht mal so dahergeredet, das sind wirklich die Fakten. Er selbst sagt, es würde sich nicht ausschließen, eben für eine gute Sache wie Klimaschutz zu kämpfen und damit eben viel Geld zu machen. Heißt also, wir haben hier ganz klar zumindest einen sehr einflussreichen Unternehmer, der zugibt, dass er mit der ganzen Sache reich werden möchte. Und schauen wir uns doch mal diese ganze Inszenierung an, diese ganze Greta Thunberg Show, die ja eigentlich nur darauf fußt, dass sie irgendwo hinreist oder irgendwo auftritt und gleich ganze Medienteams dabei sind, um das eben Hollywood-reif zu inszenieren. Das ist eben kein einfacher Jugendstreich oder kein einfacher einfacher Jugendaktivismus. Das ist wirklich sehr professionell. Und man sieht eben, dass da Männer dahinter stehen, die ganz klar wirtschaftliche Interessen haben, wie zum Beispiel hier der Erfolg einer Aktiengesellschaft. Und deswegen pusht man diese Person natürlich, deswegen gewinnt diese Person auch immer mehr Einfluss, weil eben der monetäre Vorteil einiger Menschen dabei im Vordergrund steht. Aber kommen wir zum wichtigsten Teil dieses Videos, nämlich dazu, welche politische Ideologie eigentlich von Greta Thunberg profitiert und warum genau das gefährlich ist. Denn im Endeffekt ist es ja so, ob diese Person jetzt selbst berühmt wird, könnte uns ja ziemlich egal sein. Ob da irgendjemand Geld verdient, wäre mir persönlich jetzt auch egal, sei es ihm doch gegönnt. Aber das wirklich Gefährliche ist eigentlich, welche politischen Kräfte durch so ein Phänomen wie Greta Thunberg willentlich gestärkt werden sollen. Wir haben jetzt ein Eklat. Greta Thunberg hat sich ja mit den linksextremen Aktivisten vom Hambacher Forst getroffen, hat sich auch mit den linksextremen Aktivisten von Ende Gelände getroffen und man sieht eben ganz klar, dass diese Klimabewegung auch aus sehr radikalen Elementen besteht, zu denen Greta Thunberg nicht Abstand sucht. Heißt also im Endeffekt, ich möchte Greta Thunberg gar nicht unterstellen, dass sie jetzt selbst eine Linksextremistin ist. Für mich ist sie einfach nur ein junges Mädel, was von ziemlich vielen Leuten instrumentalisiert wird, von Leuten, die Geld machen wollen, von Leuten, die politische Ideologie vorantreiben wollen. Aber es ist dennoch Fakt, dass eben wirklich auch linksextreme Kräfte sich durch so ein Phänomen wie Greta Thunberg legitimiert sehen, ihre Ideologie nach vorne zu bringen. Heißt also, Linksradikalismus findet eben Platz in der Mitte der Gesellschaft und dadurch wird eben das Agitationsfeld Klimawandel genutzt, weil damit kann man möglichst viele Menschen einfangen und ruckzuck reden wir über Sachen wie die Abschaffung des kapitalistischen Systems, die Zerschlagung von Märkten und Marktwirtschaft. Also man sieht ganz klar, das ist wirklich hochgefährlich, was da passiert. Und da muss ich auch ehrlich sagen, Greta Thunberg, ich weiß nicht, ob ich ihr das als Naivität abkaufen kann. Sie hat ja auch ein Bild gemacht in einem Antifa-T-Shirt und hat sich ja danach auf Twitter dafür entschuldigt. Aber was soll ich dazu noch sagen? Ich meine, so viele Fehler können ja unmöglich passieren. Auch die PR-Maschinerie, die dahinter steht, die ist ja schon sehr professionell. Heißt also im Endeffekt, dass da wirklich linksextremes Gedankengut immer weiter in die Gesellschaft reingetragen wird, das könnte natürlich auch System haben. Und das muss natürlich gucken, dass da sehr viele Profiteure dahinter stehen. Dass diese ganze grüne Welle, also der Fortschritt der grünen Parteien, der Erfolg dieser Parteien, das wird der maßgeblich durch Fridays for Future und durch Greta Thunberg getragen. Heißt also im Endeffekt, Greta Thunberg ist in diesem Sinne auch wirklich eine Gefahr, nicht nur, weil da Menschen mit Geld verdienen, wie gesagt, das könnte uns egal sein, sondern weil eben Linksextremismus salonfähig wird, weil eben radikale Aktivisten Aufwind bekommen und weil eben populistische Forderungen den Diskurs bestimmen. Und ich habe so den Eindruck, die ganze Medienlandschaft und auch gerade ganz Deutschland, das politische Deutschland, driftet so ein bisschen ab in so einen Greta-Totalitarismus. Heißt also im Endeffekt, nur was sie sagt, ist richtig, alle folgen und man sieht auch so kleine Elemente, die einem wirklich Sorgen machen können, dass sie zum Beispiel Journalisten aus dem Saal rausgeschmissen hat oder sowas. Wie gesagt, bei jeder anderen Partei oder jeder anderen Bewegung wäre das ein Riesenskandal gewesen, Pressefreiheit und so weiter. Bei Greta wird es relativiert, aber wie gesagt, wer eben so in der Weltpolitik mitmischen möchte und wer eben so erfolgreich ist, der kann sich eben keinen Welpenschutz erhoffen. Heißt also, wenn Greta Thunberg wirklich als Ziel hat, die Weltpolitik mitzubestimmen, dann muss sie sich eben auch anhand dieser Maßstäbe messen lassen. Und deswegen kann man auch ganz klar sagen, sie haftet dafür oder eben das Team hinter ihr, was hinter ihr steht, haftet dafür, wenn sie eben mit Linksextremisten paktiert. Wenn wir das also zusammenfassen, da haben wir hier eine junge Dame, mit der einige Menschen sehr viel Geld verdienen, einige Menschen sich schmücken können und wo man natürlich auch sieht, dass eine gewisse politische Ideologie immer hoffähiger wird. Das heißt also, sie ist praktisch mehr oder weniger das Gesicht der heutigen grünen Bewegung. Und da muss einem natürlich ganz klar sein, wohin das eben führt. Wenn diese Person immer in den Medien angebetet wird und nichts anderes ist es, es ist nämlich so, dann steigt immer gleichzeitig auch der Beliebtheitswert der grünen Parteien mit. Und das ist eine indirekte Strategie, behaupte ich wirklich, weil Greta Thunberg wird ja nicht ab und zu in den Medien erwähnt. Wirklich alles, was sie macht, wird 1:1 in den Medien protokolliert. Ich würde fast schon sagen, sie wird aktuell behandelt wie die wichtigste Person auf dieser Welt. Und da will ich wirklich mal die Frage in den Raum stellen, bin ich wirklich der Einzige, der das irgendwie gruselig findet? Dass da so eine junge Frau kommt und plötzlich die ganze Welt nur noch über sie spricht und sie wirklich anhimmelt und wenn man da Kritik übt, dann wird man von den Medien praktisch verbal verbal umgebracht. Ja, was schreiben die Medien? Die Leute, die Greta haten, das sind alles alte weiße Männer, die sich nicht verändern wollen und nur dumme Leute haten Greta. Und wie gesagt, es ist gar kein Widerspruch mehr möglich. Es gibt auch wirklich keine richtige Debatte mehr, was das Ganze angeht. Es ist wirklich eine richtige Art Greta-Totalitarismus geworden. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Wenn ihr das also auch so seht, dann teilt bitte dieses Video. Es wird wirklich Zeit, dass wir mal ein Statement setzen gegen diesen omnipräsenten Greta-Hype, weil ich glaube wirklich, ein Großteil der Bevölkerung möchte das alles nicht und der bekommt es medial aufgezwungen. Und ich sag mal, jeder, der ein bisschen zu selbstständigem Denken fähig ist, dem sollte das eigentlich klar sein. Vor allem auch, ich sag mal, ich habe ja alle Quellen eingeblendet dazu, ihr könnt das alles auch überall nachlesen, das war auch in allen möglichen Medien schon drin. Die Leute, die Greta immer wieder bis aufs Messer verteidigen, sei es die Verbindung zu Linksextremen oder sei es eben die Geldmachmaschine dahinter, das sind einfach Menschen, die wollen es nicht sehen oder die wollen vielleicht so diesen Linksextremismus. Das könnt ihr ja für euch selbst entscheiden. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die dieses Video teilen. Außerdem ein großes Dankeschön geht raus an alle Menschen, die meine journalistische Arbeit auf diesem Kanal finanziell fördern und überhaupt möglich machen, dass ich solche Sachen wie diese hier berichten kann und regelmäßig Videos produzieren kann. Das ist echt nicht selbstverständlich. Also danke an alle Menschen, die meine Arbeit, egal ob per PayPal oder per Bankverbindung, finanziell unterstützen. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ich freue mich sehr auf euch. Ciao!